بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا على سوكبة الله دم هاند الولتن الله سيجن und لوب الله سيجن gebete und سيجن sein von dem Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und Gesandter ist. Das wahrhaftigste Wort ist das Wort Allahs, und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen, und jede Neuerung ist eine Bid'a, und jede Neuerung der Religion führt zur Hölle. Die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind die Verse 84 bis 87 auf Surat al-Nisa, 4. Sura, immer noch auf Seite 91, und ich lese erstmal die Verse vor, wie gehabt, und danach versuchen wir sie zu verstehen. Allah sagt im 84. Vers: So kämpfe auf Allahs Weg, du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht, und sporne die Gläubigen an. Vielleicht wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestrafung. Wer in einer guten Sache Fürsprache einlegt, für den wird es einen Anteil daran geben. Und wer in einer schlechten Sache Fürsprache einlegt, für den wird es ein Gleiches davon geben. Und Allah ist zu allem fähig. Und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem schöneren Gruß zurück oder erwidert ihn. Gewiss, Allah ist über alles ein Abrechner. Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns diese Verse, die wir uns heute anschauen möchten, verständlich macht, auf dass wir verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Liebe Geschwister, ich erinnere mich und euch daran, an die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem er sagte: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen sich in einer der Häuser Allahs trifft und Allahs Buch liest und rezitiert und untereinander lehrt, dann wird auf sie die Ruhe herabgesendet, die Engel umgeben sie und die Barmherzigkeit umhüllt sie und Allah erwähnt sie bei denjenigen, die bei ihm sind. Und wir wissen, dass die Gesellschaft, die Geschwister, die bei Allah ist, die höchste Engelschar, die beste Gesellschaft ist, die man sich vorstellen kann, mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie ist es dann, wenn unser einer dort namentlich erwähnt wird? Das ist die Ehre schlechthin. Und deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu Leuten gemacht hat, die an Sitzungen teilnehmen, denen Allahs Buch gelehrt wird, auf das wir auch danach handeln, nachdem wir natürlich auch vom Buch Allahs profitieren. Denn es geht ja nicht nur darum, wie manche Leute beim Koran lesen, geht es hauptsächlich darum, dass sie ihn lesen, auch wenn sie nicht verstehen. Das ist nicht der einzige Sinn. Und manche Leute, sie nehmen vielleicht auch teil an Sitzungen, wo sie den Koran versuchen zu verstehen, aber sie handeln dann nicht danach. Ja? Das ist dann die zweite Stufe, die ist vielleicht ein bisschen besser, weil sie vielleicht irgendwann mal danach handeln werden, hoffentlich. Und die beste Stufe ist, dass man zu solchen Sitzungen kommt und auch versucht, das umzusetzen, was Allah von einem verlangt hat. Wir haben in den Versen vorher, hat Allah subhanahu wa ta'ala über Eigenschaften von Heuchlern gesprochen, und dass wir wissen, die Heuchelei ist eine Eigenschaft, die verschiedenartig ausgeprägt wird. Es gibt manche Leute, die sind vollkommene Heuchler, das sind die Schlimmsten, das sind diejenigen, die nach außen hin vorgeben, Muslime zu sein und in Wirklichkeit im Herzen nicht an den Islam glauben. Und deswegen werden sie, weil sie nicht an den Islam glauben, als Ungläubige bezeichnet, das heißt ungläubig dem Islam gegenüber, das ist damit gemeint, oder ungläubig dem Koran gegenüber oder ungläubig dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Sie glauben nicht, dass Prophet Muhammad ein Prophet war oder ein Gesandter Gottes war, oder sie glauben nicht an bestimmte Engel, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, oder etwas anderes. Ja, das bedeutet ungläubig im islamischen Sinne. Und diese Sache wird im Koran angesprochen. Leute, die behaupten, gläubig zu sein, Aber wenn sie dann von ihnen dann verlangt wird, etwas zu tun, was Allah von ihnen verlangt hat, also wenn von ihnen verlangt wird, Gehorsam an den Tag zu legen, dann sagen sie zum Beispiel, warum sind die Befehle jetzt schon gekommen? Würde Allah uns doch noch ein bisschen mehr Zeit gewähren, denn später werden wir uns darauf vorbereiten. Wir können das jetzt noch nicht umsetzen, wir sind noch nicht dafür bereit. Ja, all dies ist, wie gesagt, ein Problem, wenn man behauptet, ein gläubiger Mensch zu sein. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala die Gläubigen darauf vorbereitet hat, ihr wisst, wie wir gesagt haben, in der mekkanischen Periode wurden keine Kriege geführt. Da war das Kriegführen untersagt, weil die Muslime schwach waren und in Unterzahl waren und das Kriegführen dazu geführt hätte, dass sie vielleicht ganz von der Landkarte ausgelöscht würden. Aber nachdem die Muslime dann nach Medina ausgewandert sind, da wurde dann das Kämpfen legal unter den islamischen bekannten Prinzipien darum ging es auch beim letzten Mal, als wir die Verse angeschaut haben. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat ja gesagt in dem Vers, den wir uns letztes Mal angeschaut haben, siehst du nicht jene oder hast du nicht nachgedacht über Leute, die wenn zu ihnen gesagt wird, also haltet euch zurück und betet und gebt Zakat, ja, und ich führe jetzt einfach die Bedeutung des Verses weiter und fastet und seid einfach schön gute, friedliche Muslime, dann sagen sie, okay, das sind wir, kein Problem. Aber wenn ihnen dann plötzlich der Kampf auferlegt wird, wenn ihnen plötzlich verlangt wird, etwas herzugeben, das Teuerste, was sie haben, herzugeben, nämlich ihre Seele, für Allah subhanahu wa ta'ala zu opfern, dann wird sagen sie nein. Das heißt, ein Teil dessen, was Allah von ihnen verlangt, möchten sie machen, den anderen Teil möchten sie nicht machen. Und vorher sagten sie, egal was Gott von uns verlangt, wir werden es umsetzen. Ja. Wie auch im Surat al-Saff es heißt, wahrlich, oder wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, ist in der Surah 61, sagte er, höchst hassenswert ist es bei Allah, dass ihr sagt, was ihr nicht tut. Ja, weil manche Leute gesagt haben, wir werden egal, also tun, was Allah von uns verlangt, das machen wir, aber sie haben eben nicht damit gerechnet, dass Allah vielleicht von ihnen Dinge verlangt, die sie nicht mögen. Ja? Wie Allah sagte, kutiba alaikum al-qital wa huwa kurhun lakum. Euch ist der Kampf auferlegt, sagt Allah im Koran, obwohl es euch zuwider ist. Obwohl es euch zuwider ist. Das ist eben die Sache. Ja? Wenn man behauptet, gläubig zu sein, muss man das umsetzen, was Allah von einem verlangt hat. Aber auch nicht irgendwie, nicht wild, ja, sondern so nach gemäß den Gesetzen, die Allah offenbart hat. Dass Allah subhanahu wa ta'ala zum Beispiel hier in den Versen zum Kampf aufruft, heißt, dass man zum Kampf aufgerufen wird in den Situationen, in denen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebenfalls zum Kampf aufgerufen hat. Und nicht indem man selbst den Kampf ausruft. Ja? Das ist eben alles nach den Gesetzen Allahs. Nicht nur ein Teil des Islam, sondern den gesamten Islam, das ganze Leben. Und insofern sagte warum diese Vorworte? Weil hier in dem 84. Vers heißt es, so kämpfe auf Allahs Weg. Was hat das Wort so hier zu suchen? Auf Arabisch das Wort fa oder den Buchstaben fa. Faqatil, so kämpfe. Ja, was heißt so kämpfe? Gemeint ist eben, weil wir vorher also gesehen haben, dass es Leute gibt, die behaupten, gläubig zu sein und andere abhalten wollen und andere demotivieren wollen, den Befehl Allahs zu befolgen. Dann wurde zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt, egal was mit ihnen ist, egal wer dir folgt und wer dir nicht folgt, so kämpfe du auf Allahs Weg. Und du wirst nur für dich selbst zur Verantwortung gezogen. Ja, so heißt es ja. So kämpfe auf Allahs Weg, du wirst nur für dich selbst verantwortlich gemacht. Du bist, o Prophet, nicht verantwortlich, ob die anderen dir folgen oder nicht folgen, sondern du bist nur dafür verantwortlich, die Botschaft zu übermitteln an die anderen. Ja, wie es im Koran in mehr als einer Stelle heißt, du bist nur verantwortlich dafür, dass die Botschaft übermittelt wird. Der Rest obliegt Allah. Der Rest obliegt Allah, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen müsste unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kämpfen, auch wenn niemand anderes mit ihm gekämpft hätte. Denn der Befehl geht direkt an ihn und ist natürlich gerichtet an die Leute, die mit ihm sind, die ihm folgen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Sahih Bukhari, لَأُقَاتِلَنَّهُمْ حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي. لَأُقَاتِلَنَّهُمْ حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي. Das heißt, Ich werde sie mit Gewissheit bekämpfen, bis nur noch mein eigener freier Nacken übrig bleibt. Und er will damit sagen, dass er den Befehl Allahs ausführen wird, auch wenn er als einziger auf dem Schlachtfeld übrig bleibt, wird er trotzdem weitermachen. Ja? Weil es das ist, was Allah von ihm verlangt hat. Und wenn er das einfach macht, was Allah von ihm verlangt hat, dann wird es ihm gut ergehen. Und er ist nicht verantwortlich für die anderen. Es gab immer Leute, die sich versucht haben zu drücken. Aber dafür ist der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht verantwortlich. Und dann sagte Allah, und sporne die Gläubigen an. Und das ist die höchste Form. Deswegen hat unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gehört, zu den besten Menschen, weil er nicht nur das umsetzt, was er von Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt bekommen hat, sondern weil er auch noch gleichzeitig der Grund dafür ist, dass die anderen ihm folgen. Weil er nämlich die anderen zum richtigen Weg auffordert. Egal, ob es hier geht um den Kampf oder um andere Sachen, wenn du selbst umsetzt, was Allah von dir verlangt und gleichzeitig andere dazu aufforderst und einlädst, dass sie dir folgen, beziehungsweise dem richtigen Weg folgen, dann bekommst du ja nicht nur deine Belohnung, weil du das umgesetzt hast, was du tun solltest, sondern bekommst auch gleichzeitig noch die Belohnung von jedem anderen Menschen, der dir mitgefolgt ist. Und insofern ist es ein unglaublicher Ansporn für alle gute Taten in diesem Leben. Stell dir vor, zum Beispiel, du hast ein Kind, ja, und das erziehst du, dass es seine Gebete verrichtet. Das ist das Beste, was du überhaupt tun kannst. Dann bekommst du von Allah subhanahu wa ta'ala genau diese Gebete gut geschrieben, die dieses Kind verrichtet. Zweifellos. Du musst ihm nur diese Gebete beibringen, sodass du der Grund bist, warum er das gelernt hat. Und jetzt stellt euch vor, Leute, jetzt versteht ihr auch vielleicht, warum Leute wie, oder besser gesagt, Propheten wie Zakaria, alayhi salam, in diesem hohen Alter trotzdem noch ein Kind haben wollten, oder Ibrahim, oder wer auch immer. Warum? Weil ein Kind zu haben, ist ein unglaublicher Segen, eine unglaubliche, nicht Geldquelle, sondern sagen wir mal Hasanatquelle, ja? Also gute Tatenquelle. Die Leute aber nicht sehen, sondern die Leute sehen meistens immer nur die materiellen Sachen und vergessen das Jenseits, weil ihr Glaube an das Jenseits einfach schwach ist. Weil ihr Glaube an das Jenseits schwach ist. Wenn sie glauben würden, welche gute Taten das mit sich bringen würde, würden sie nicht so denken, wie sie denken. Oder irgendwelche andere Taten, wenn du es schaffst, dass jemand, wir freuen uns ja immer, dass wenn jemand zum Islam kommt, ja, weil das ist auch das Gleiche, wenn du der Grund dafür bist, dass jemand anderes in den Islam eintritt, dann wirst du die gleiche Belohnung bekommen für jede Tat, die er getan hat, sein ganzes Leben lang. Und genau das Gleiche, wenn jemand, ein Muslim, nicht auf dem richtigen Weg ist, anderer Ausdruck für Sünder ist, und du dafür der Grund bist, dass er eben Tauber macht und sich Allah subhanahu wa ta'ala also reuevoll zuwendet, dann wirst du eben auch die Belohnung bekommen, allein schon für die Reue, die er verspürt hat. Ja. Und wie gesagt, liebe Geschwister, also das ist hier ein Beweis dafür, dass man andere Menschen immer zum Guten anhalten soll. Egal was es ist. Ja. Denn es geht ja nicht nur um die Sache selbst hier, sondern überhaupt. Ein Führer, ein Imam ist jemand, der selbst umsetzt und andere natürlich anspornt, gläubig zu sein. Wie spornt man die anderen an? Wie gesagt, der beste Ansporn ist, dass man es selbst umsetzt, wie er es gemacht hat, sallallahu alaihi wa sallam, mit Sicherheit auf die beste Weise. Und indem man den Leuten zum Beispiel sagt, was es eben an was Allah subhanahu wa ta'ala ihnen an Belohnungen im Jenseits versprochen hat. Und hier seht ihr, alles ist aufgebaut auf den Glauben an das Jenseits. Ja? Und deswegen, in vielen Hadithen heißt es, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wer an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Das sind die zwei wichtigsten, von diesen sechs Pfeilern des Iman sind das die zwei wichtigsten. An Allah zu glauben und an den jüngsten Tag. Ja? Und da ist die Betonung. An Allah zu glauben, das tun viele. Aber glaubst du auch an den jüngsten Tag und was dort geschehen wird? Dann wirst du dein Leben auch danach ausrichten. Wenn du nicht an den jüngsten Tag glaubst, das siehst du schon im Jenseits. Im Diesseits, wer wirklich an den jüngsten Tag glaubt und wer nicht an den jüngsten Tag glaubt. Allah sagte danach, vielleicht wird Allah die Gewalt derjenigen, die ungläubig sind, zurückhalten. Und das Wort im Arabischen für vielleicht, wie es in der Anmerkung darauf hingewiesen ist, ist der Asa und bedeutet in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dass es auch bestimmt so sein wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala wendet die Feinde der gläubigen Menschen von ihnen ab, wenn sie einfach nur das tun, was Allah von ihnen verlangt hat. Was hält einen davon noch ab, Allahs Befehle auszuführen? Nichts. Gar nichts. Was hält einen davon ab, nach dem Jenseits zu streben? Nichts. Gar nichts. Es ist nur eine Frage von Iman. Nur eine Frage von Glaube. Glaubt man wirklich an den jüngsten Tag und wie stark, wie intensiv ist der Glaube an diesen Tag? Oder ist es einfach nur eine Sache, die man 50 Mal, 1000 Mal vorgesagt bekommen hat und einfach nachsagt, ja, ich bin Muslim, ich glaube, aber in Wirklichkeit setzt man gar nichts um von dem, was man gesagt hat. Ja. Wenn man wirklich an den jüngsten Tag glaubt und wirklich weiß, was es dort an Belohnung gibt, gibt es nichts, was dich abhalten sollte davon, nach dem Jenseits zu streben. Ihr kennt den Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, in dem er uns beschreibt den letzten Menschen, der aus der Hölle hinauskommt. Und das ist jemand, der, wenn er über die Brücke geht, über As-Sirat, ihr wisst, jeder von uns wird eines Tages die Hölle überqueren müssen. Und dort wird man Licht bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Licht so stark, je nachdem, gemäß dem, wie gut deine Taten waren. Jemand, der viele gute Taten gemacht hat, bekommt mehr Licht. Und weil dort ist es dunkel, ja, und man muss diese Hölle überqueren. Und mit Licht wird man eben es überwinden, dass man eben nicht in die Hölle reinfällt. Und je nachdem, wie viele gute Taten man gemacht hat, wird man dementsprechend Licht haben. Und die letzte Person, die diese Hölle überqueren wird, ist eben jemand, der nur an seinem Fuß Licht bekommen hat, Licht bekommen wird, das ab und zu angeht und ab und zu ausgeht. Wenn es angeht, macht er ein paar Schritte vorwärts, und wenn es wieder ausgeht, bleibt er stehen. Weil wenn er steht, er sieht nichts. Die Hölle ist nicht so, wie wir uns das vorstellen. Die Hölle ist nicht, dass sie hell leuchtet und wie unser Feuer ist, sondern die Hölle ist dunkel, dunkler, als man sich die Dunkelheit vorstellen kann. Und in einem Hadith, der nicht authentisch ist, aber der Hadith, den ich gerade erwähnt habe, weist darauf hin, ist eben erwähnt, dass das Höllenfeuer ist nicht so glühend rot, wie wir es vorstellen, sondern eben schwarz, dunkler als die Nacht. Und deswegen, die Person kann eben die Hölle nur überqueren, wenn sie ihr Licht leuchtet. Und diese Person ist die Letzte, die reinkommt, und diese Person ist diejenige, die, wenn sie dann im Paradies, der Hadith ist ein langer Hadith, ja, aber die Person, wenn sie dann im Paradies ist, dann ist sie höchst zufrieden, wie jeder Mensch im Paradies höchst zufrieden sein wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird sie ansprechen. Und das ist auch wieder eine Wohltat von Allah. Stell dir vor, Allah spricht dich an. Eine der Strafen der Höllenbewohner ist, eine der schlimmsten Strafen der Höllenbewohner ist, dass Allah sie nicht anspricht. Und nicht nur das, sondern dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen sagt, spricht mich auch nicht mehr an. Und diese Person, die dann im Paradies ist, als letztes, sie bittet dann Allah spricht sie an und sagt zu ihr, also sinngemäß, bist du zufrieden? Sagt er, ja natürlich, warum nicht, ich bin aus der Hölle raus und bin jetzt im Paradies. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihm, wärst du damit zufrieden, wenn ich dir alles gebe, das gesamte Diesseits gebe, seitdem ich es erschaffen habe, so viel gebe, wie ich im Diesseits erschaffen habe, bis an den Tag, an dem ich alles beendet habe, alles. Und noch das Zehnfache dazu. Und dann sagte diese Person, oh mein Herr, machst du dich etwa über mich lustig, während du der Herr der Welten bist? Und daraufhin lacht Allah subhanahu wa ta'ala ihn an und sagt ihm, also nein, und gibt ihm tatsächlich diese Belohnung, die ihm zusteht. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu ardah, der uns diesen Hadith überliefert, immer wenn er diesen Hadith überliefert hat, hat er an dieser Stelle ebenfalls gelacht. Und dann hat man ihn gefragt, sagt man zu ihm, Abu Abdurrahman, ist seine Kunja, ja, Abu Abdurrahman. Also offensichtlich hat er einen Sohn gehabt, der Abdurrahman heißt er. Ja. Auf jeden Fall sagen sie zu ihm, jedes Mal, wenn du uns diesen Hadith erzählst, lachst du an dieser Stelle. Dann sagt er, ja eben, das ist richtig, denn ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam diesen Hadith mehr als einmal sagen hören, und immer wenn er zu dieser Stelle kam, hat er ebenfalls gelacht. Ja. Und wie gesagt, liebe Geschwister, worauf ich hinaus will, ist, du weißt, wenn du ein Paradiesbewohner bist, dass du alles, was es hier gibt, bekommen wirst. Und noch das Zehnfache dazu. Das weißt du mit Gewissheit. Das ist der Niedrigste im Paradies. Also was kann dich nur noch abhalten, nach diesem Jenseits zu streben? Nur noch der Unglaube. Nur noch, dass du wirklich nicht daran glaubst. Dass du eigentlich zu einem Herz, dass du sagst zwar, Muhammad ist der Gesandte Allahs, und der Koran ist das Wort Allahs, und das Jenseits gibt es, aber in Wirklichkeit, du glaubst eigentlich nicht daran. Oder du glaubst manchmal daran und manchmal nicht. Oder dein Glaube ist einfach schwach. Ja? Natürlich, die Wahrheit ist, inshallah, dass unser Glaube, also, was heißt inshallah, auf jeden Fall, die Wahrheit ist, dass der Glaube ist zwar da, aber er ist nicht so stark da, wie er eigentlich sein sollte. Ja? Und deswegen nimmt man einen Teil und vergisst einen Teil. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala sagt eben, vielleicht wird Allah, also gewiss wird Allah, bestimmt wird Allah die Gewalt derjenigen, die Ungläubigen zurückhalten. Und wie er es zum Beispiel gemacht hat, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noch vor er gestorben war, war die gesamte arabische Halbinsel im Islam. Und es dauerte nur etwa ein Vierteljahrhundert, bis auch Persien unter islamischer Herrschaft war. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ganz einfach die Gewalt von ihnen abgewendet, indem er sie einfach in seine Barmherzigkeit aufgenommen hat. So einfach ist das. Also nicht indem er sie zum Beispiel jetzt vernichtet hat, wie die Völker Ad, Thamud oder so. Nein, er hat einfach seine Barmherzigkeit Tore geöffnet und sind in den Islam eingetreten. Und dann waren sie praktisch besiegt und haben gleichzeitig gesiegt, weil es ja, wie gesagt, für die Menschen selbst gut war. Allah ist stärker an Gewalt und an Bestrafung. Also halte dich an Allahs Seite, denn der Sieg, dann wirst du siegreich sein, denn niemand wird ihn subhanahu wa ta'ala also bezwingen können. Und stärker an Bestrafung, ashaddu tankila. Tankil bedeutet so viel wie, dass man den Ungerechten so bestraft, dass es eine Lehre ist für die anderen. Ja? Eine Lehre ist für die anderen Ungerechten, sodass sie nicht das noch einmal machen oder dass sie nicht genauso handeln wie er. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist stärker an Bestrafen und stärker an diesem Tankil. Eben, dass er andere so bestraft, dass man Lehren daraus zieht. Wer in einer guten Sache Fürsprache einlegt, für den wird es einen Anteil daran geben. Und wer in einer schlechten Sache Fürsprache einlegt, für den wird es ein Gleiches davon geben. Und Allah ist zu allem fähig. Allah subhanahu wa ta'ala spricht die Fürsprache an, auf Arabisch Ash-Shafa'a. Und ihr wisst, liebe Geschwister, Fürsprache einlegen bedeutet, dass zum Beispiel eine Person irgendein Problem hat mit einer anderen Person, also eine Person A, das ist ein Beispiel, eine Person A hat ein Problem mit einer Person B, und jetzt deswegen wendet sich die Person A an eine Person C, damit sie vermittelt, damit diese Person C zur Person B geht, weil er eben die Person gut kennt und weil er eine bestimmte Stellung bei ihm hat. Ja, und das hat man auch versucht beim Propheten sallallahu alaihi wasallam zu machen. Und diese Art von das Fürsprache einlegen, das ein gutes Wort einzulegen, kann eine sehr gute Sache sein, wenn es eben, wie gesagt, nicht den Gesetzen des Islam widerspricht. Ja. Also wenn jemand irgendwie Fürsprache einlegt dafür, dass jemand anderes etwas Verbotenes tut, dann ist es sicherlich kein gutes Wort einlegen mehr. Also widerspricht eigentlich schon der Sache selbst. Ein gutes Wort einlegen kann nur gut sein, wenn es eben im Islam was Gutes ist, logischerweise. Ja. Und wenn man dies tut, dann, also wer kann Fürsprache einlegen? Nur jemand, der eine bestimmte Stellung hat, einen bestimmten Status hat, ein bestimmtes Ansehen hat bei der anderen Person. Ja? Also du arbeitest in einer Firma und jemand sucht eine Arbeit und dann sagst du, ja, ich kenne den Chef gut, deswegen lege ich Fürsprache bei ihm ein. Ich sage ihm, ich empfehle dir, nimm die Person so und so. Ja? Weil und der Arbeitgeber wird das nur machen, weil er dich gut kennt und weil er dir vertraut. Dann macht er das. Wenn er dich nicht kennt und dir nicht vertraut, wird er das nicht machen. Ja? Das heißt, eine Sache, Fürsprache einlegen, ist eine Sache, die nichts zu tun hat mit Geld und nichts zu tun hat mit etwas anderem, mit Materiellem, sondern hat zu tun einfach mit dem Status, mit dem Ansehen, mit der Person selbst, die dieses gute Wort einlegt. Ja? Und dann wissen wir, wie es aus dem Hadith bei Sunan Abi Dawud, dass wenn man so etwas tut, dass wenn man eine Fürsprache einlegt, darf man auf keinen Fall Belohnung dafür nehmen. Ja? Das heißt, wenn jemand also eine Fürsprache einlegt für eine andere Person, darf er auf keinen Fall dafür Geld nehmen oder irgendetwas nehmen. Nicht nur Geld, sondern was anderes. Auch ein Auto darf er nicht nehmen. Okay? Und wenn man dies tut, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen verglichen mit jemandem, der Zinsen nimmt. Weil auch derjenige, der Zinsen hergibt, der gibt einen Kredit und sollte das eigentlich tun, um Belohnung zu bekommen von Gott, weil er gibt 1000 Euro und kriegt 1000 Euro. Er darf nicht mehr nehmen. Und das sollte er machen, weil er an das Jenseits glaubt. Er gibt die 1000 und erwartet von Allah die Zinsen. Ja? Also die Zinsen im Sinne von die guten Taten, die ihm gut geschrieben werden. Und wenn er aber Geld nimmt, mehr, dann ist seine Tat zunichte. Dann hat er nichts davon. Gar nichts, sondern wird sogar dafür bestraft, wenn Allah will. Und die andere Person, die Fürsprache einlegt, die soll das auch tun für Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn sie dann dafür Belohnung nimmt, ist ihre Tat auch zunichte. Und deswegen ist also dieser Vergleich, mit dem Zinsnehmen, Zinsgeben, wie jemand, der Fürsprache einlegt und dafür auch dann eine Belohnung nimmt. Wer dies tut, wenn er Fürsprache einlegt, der bekommt Belohnung dafür. Wenn du eine Fürsprache einlegst wie jemand anderes, das ist eine sehr gute Tat, und dann bekommst du auch Belohnung dafür. Fürsprache einlegen kann man zum Beispiel bei Sachen im Islam, gibt es wie bei Mord, dass man dann eben zur Familie des Ermordeten geht und bei ihnen Fürsprache einlegt und sagt, verzeiht doch die anderen Personen oder ähnliches, ja, oder bei kleineren Sachen, aber gerade bei solchen großen Sachen ist die Fürsprache natürlich noch wertvoller. Aber wenn man eine schlechte Fürsprache einlegt, ein schlechtes Wort einlegt, so bekommt man ebenfalls ein schlechtes. Wenn du der Grund dafür bist, durch deine Fürsprache, dass ein Unrecht geschieht, dann wirst du eben ebenfalls ein Unrecht, dann wirst du eben eine gleiche Menge, ein Gewicht von schlechten Taten erhalten. Und deswegen, liebe Geschwister, wie viel es auch, kommt darauf an, eben wofür man Fürsprache einlegt. Und Allah ist zu allem fähig. Allah subhanahu wa ta'ala ist zu allem fähig. Er ist dazu fähig, demjenigen, der Fürsprache eingelegt hat, im Guten zu belohnen und denjenigen, der Fürsprache im Schlechten eingelegt hat, zu bestrafen. Und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem noch schöneren Gruß zurück oder erwidert ihn. Gewiss, Allah ist über alles ein Abrechner. Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns hierbei, dass wir die Leute grüßen sollen. Und zwar, wenn du eben deinen Glaubensbruder siehst, dann sagst du Assalamu alaikum. Und was so viel bedeutet, der Friede sei mit euch. Oder wenn es eine Person ist, sagst du Assalamu alaik. Der Friede sei mit dir. Oder wenn du eine Frau bist, dann sagst du Assalamu alaiki. Ja, das heißt, der Friede sei mit dir. Im Deutschen unterscheidet man bei dir nicht, ob männlich oder weiblich. Im Arabischen unterscheidet man. Und die Gelehrten sind sich laut Imam al-Qurtubi, rahimahullah ta'ala, der Tafsir gelehrte, einig darüber, dass das Begrüßen eine Sunna ist. Assalamu alaikum zu sagen ist eine Sunna. Und Allah sagt, und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem schöneren Gruß zurück oder erwidert ihn. Und dieser Befehl Allahs impliziert eine Pflicht. Und deswegen sagt Imam Qurtubi, das Begrüßen ist eine Sunna unter Übereinkunft und das Erwidern des Grußes ist eine Pflicht. Oder erwidert ihn. Insofern, wenn du mit Assalamu alaikum begrüßt wirst, dann darfst du einfach zurück sagen Wa alaikum assalam, und der Friede sei ebenfalls mit dir. Ja, also wenn jemand sagt zu dir, Friede sei mit dir, sagst du, und der Friede sei ebenfalls mit dir. Das ist einfach nur erwidert. Aber wenn du es besser machen möchtest, dann fügst du noch was hinzu und sagst du Assalamu alaikum wa rahmatullah oder Wa alaikum assalam wa rahmatullah, fügst du noch wa rahmatullah hinzu und Allahs Barmherzigkeit ebenfalls. Und wenn du es noch besser machen möchtest, dann sagst du beim Anfang Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh und Allahs Segnungen und dann oder beim Erwidern Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Und diesbezüglich sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, man qala assalamu alaikum kutibat lahu ashru hasanat. Wer assalamu alaikum sagt, dem werden 10 gute Taten gut geschrieben. Warum 10? Weil wir wissen, assalamu alaikum zu sagen ist eine gute Tat. Aber jede gute Tat wird 10-fach niedergeschrieben. Und dann sagt er sallallahu alaihi wasallam, wa man qala السلام عليكم ورحمة الله كتبت له 20 حسنة. Und wer السلام عليكم ورحمة الله sagt, der Friede sei mit euch und die Barmherzigkeit Allahs, dem werden 20 gute Taten niedergeschrieben. Und dann sagt er صلى الله عليه وسلم, ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, dem werden وكتبت له 30 حسنة. Dem werden 30 gute Taten niedergeschrieben. Und das sind so einfache Sachen, die man sagen kann. Und dann werden einem schon so viele gute Taten niedergeschrieben. Alhamdulillah. Und dieser Hadith ist sahih in At-Targhib, und At-Targhib hat Al-Albani rahimahullah ihn als sahih erklärt. Und liebe Geschwister, deswegen, wie verstehen wir den ersten Teil? Wenn euch ein Gruß entbogt wird, das heißt, wenn jemand zu euch sagt Assalamu alaikum, dann grüßt mit einem noch schöneren Gruß zurück. Dann sagt also Wa alaikum assalam wa rahmatullah, fügt noch wa rahmatullah hinzu. Oder erwidert ihn, du kannst auch sagen Wa alaikum assalam. Und wenn jemand zu dir sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann kannst du ihn erwidern und sagen Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Aber noch besser ist, wenn du noch was hinzufügst. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Und wenn jemand zu euch sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, dann kannst du ihn wieder erwidern und sagen Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Aber es gibt nichts mehr, was du hinzufügen könntest, authentisch. Ja? Es gibt eine schwache Überlieferung, wo man dann noch hinzufügt Wa maghfiratuh, das heißt und Allahs Vergebung, aber die ist nicht authentisch. Insofern, also sollte man sich nicht unbedingt daran halten. Wenn man das macht, weil Allah hier sagt, und erwidert ihn noch besser und fügt etwas hinzu, aber nicht, dass man glaubt, dass es eine Sunna ist, dann ist es inshallah in Ordnung, aber wenn man glaubt, dass es eine Sunna ist, ist es nicht also authentisch überliefert. Ja? Und beim Gruß sollten wir aber wissen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ich sage Gruß hier, ich habe öfter das Wort Gruß gesagt, ich meinte damit den Ausdruck Assalamu alaikum. Ich meinte damit nicht Hallo und Guten Tag und Guten Abend. Okay? Sondern ich meinte damit den Begriff Assalamu alaikum. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, La tabda'u al-Yahuda wal-Nasara bis-Salam. Und zwar, wenn ihr den Salam ausspricht, das heißt, wenn ihr Assalamu alaikum sagt, er sagte, beginnt nicht, wenn ihr mit den Juden und wenn die Juden die Christen begrüßt, dann beginnt nicht Assalamu alaikum zu sagen. Dann beginnt nicht damit Assalamu alaikum zu sagen. Sondern, also das ist der Hadith, wie er endet hier, der Hadith ist bei Sahih Muslim. Aber wenn sie dich begrüßen mit Assalamu alaikum, dann kannst du natürlich sagen, wa alaikum assalam. Oder wenn sie sagen Assalamu alaikum wa rahmatullah und du hast auch gut verstanden, was sie gesagt haben, sagst du Wa alaikum assalam wa rahmatullah, kannst du erwidern, ohne Probleme. Ja? Aber du darfst nicht mit dem Gruß bei ihnen anfangen. Sondern wenn du unbedingt anfangen musst, dann fragst du mit Hallo, Guten Tag oder Guten Abend oder was auch immer. Aber mit diesem besonderen islamischen Gruß Assalamu alaikum, den beginnst du nur mit den Muslimen. Gewiss, Allah ist über alles ein Abrechner. Über alles ein Abrechner. Auch über diese Kleinigkeiten wie Gruß und auch so über Kleinigkeiten wie Lächeln ins Gesicht deines Bruders, das sind alles gute Taten. Und auch so Kleinigkeiten wie das Begrüßen mit der Hand, Hände schütteln, auch so kleine Taten, Allah subhanahu wa ta'ala wird darüber abrechnen und wird dich dann nicht ungerecht behandeln. Ja? Und deswegen danken wir Allah, dass er uns diese Eigenschaft von sich mitgeteilt hat, sodass wir nicht abrechnen müssen. Wir müssen nicht einen Zettel rausnehmen und aufschreiben unsere guten Taten, sodass wir am nächsten Tag uns vor Gericht verteidigen können. Nein, Alhamdulillah, die Engel machen das für uns, sie schreiben das für uns auf und Allah subhanahu wa ta'ala wird niemanden ungerecht behandeln. Und schaut euch mal jetzt den Zusammenhang an, im darauf folgenden Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 87. Vers, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Abrechner über alles ist, was es gibt, über alle Taten ist, die wir haben, er ist der Abrechner, keine Rechnung, ach, nur er. Und wenn er derjenige ist, der uns diese Befehle offenbart und es gibt niemanden, der seinen Befehl außer Kraft setzen könnte, wie es heißt, Surat Al-Hijr, dann ist er auch der Einzige, und wenn er derjenige ist, der zu allem fähig ist, wie wir im vorletzten Vers gesehen haben, dann ist er auch derjenige, der es als Einziges, der als Einziger würdig ist, angebetet zu werden. Und deswegen sagte Allah, jetzt kommt hier der Bezug, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Und Gott ist auf Arabisch Al-Ilah und bedeutet derjenige, der angebetet wird. Und gemeint ist derjenige, der zu Recht angebetet wird. Es gibt niemanden, den wir anbeten dürfen und der es verdient hat, angebetet zu werden oder überhaupt dem Gottesdienste verrichtet werden dürfen, jeglicher Art, außer Allah. Und hier kommt jetzt der Zusammenhang, um den es überhaupt geht, liebe Geschwister. Er wird euch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln. Und liebe Geschwister, deswegen darauf weise ich immer sehr gerne hin, die Zusammenhänge der Verse, also die Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala offenbart, sind nicht zusammenhangslos, sondern es gibt Zusammenhänge. Nachdem Allah subhanahu wa ta'ala uns über Regeln im Diesseits aufgeklärt hat und uns angeordnet hat, das zu befolgen, und uns klar gemacht hat, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam der Beste unter uns ist, jetzt gibt es einen Szenenwechsel, ja? Jetzt sollen wir verstehen, dass wir dies alles tun für Gott alleine, weil er derjenige ist, der als einziger anbetungswürdig ist. Und das Ganze warum? Weil wir zu einem Tag versammelt werden, an dem diese Abrechnung, von der er gerade gesprochen hat, stattfinden wird. An diesem Tag der Auferstehung. Und warum heißt es überhaupt Auferstehung? Weil an diesem Tag die Menschen und alle Toten von den Gräbern auferstehen. Und dann wird es eben so sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch nur einen Befehl gibt, sei, und dann stehen die Leute von ihren Gräbern auf. An dem es keinen Zweifel gibt, Allah subhanahu wa ta'ala betont in diesem Vers mehrmals. Guckt euch auch Alhamdulillah, auch wenn wir kein Arabisch unbedingt verstehen, aber trotzdem können wir uns die deutsche Übersetzung anschauen. Und hier sehen wir auch, dass gut übersetzt worden ist. Und es heißt, er wird euch ganz gewiss, wenn Allah sagen würde, er wird euch auferwecken zum Tag der Auferstehung, hätte gereicht. Oder er wird euch versammeln zum Tag der Auferstehung. Aber er sagt, er wird euch ganz gewiss. Und dann sagt er, an dem es keinen Zweifel gibt. Es gibt keinen Zweifel daran, dass dieser Tag stattfinden wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala betont es noch einmal und sagte, und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort darauf lautet ganz einfach, niemand. Niemand ist wahrhaftiger als in der Aussage außer Allah, als Allah, denn er weiß alles. Und Allah begeht keine Fehler, deswegen egal was er sagt, ist die Wahrheit. Und dieser Koran ist das Wort Allahs, das uns Alhamdulillah unverfälscht übermittelt worden ist. Und ihr wisst ja, wenn eine Sache öfter betont wird, dann ist es wichtig. Ja? Und der Tag der Auferstehung wird wie oft im Koran erwähnt, also mehrmals. Sehr oft wird er erwähnt. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns, wie gesagt, unsere Herzen öffnet, liebe Geschwister, sodass wir wirkliche gläubige Menschen sind und das, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns verlangt hat, wirklich also umsetzen. Übrigens, jetzt vielleicht eine kleine Sache, weil wir nicht unbedingt über das Thema so oft sprechen. Im 84. Vers heißt es, so kämpfe auf Allahs Weg. Dann haben wir gesagt, es bedeutet also, dass man auf Allahs Weg kämpfen muss, aber natürlich auch immer in den Situationen, denen Allah subhanahu wa ta'ala ein Bestes vorgeschrieben hat. Ja? Und es gibt drei Situationen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala es den gläubigen Menschen zur Pflicht gemacht hat, zu kämpfen. Und zwar die erste Situation ist diejenige, wenn ein muslimisches Land befallen wird, in dem du bist, und die Leute, die Feinde Allahs, also schon in das Land eingedrungen sind. Das ist eine Situation, in der kein Mensch, also seinen Vater um Erlaubnis bitten muss, kein Sklave seinen Herrn um Erlaubnis bittet, niemanden um Erlaubnis bitten muss, auch muss dein Führer nicht, der Muslime nicht mehr, der Khalifa nicht um Erlaubnis bitten, sondern du darfst dann einfach kämpfen, bist sogar dafür verpflichtet. Die zweite Situation ist, wenn du am Schlachtfeld anwesend bist, da darfst du auch nicht auf den Fersen kehrtwenden, das gehört zu den großen Sünden. Und ebenfalls die Situation ist, wenn der Imam der Muslime, der Führer der Muslime, der Khalifa im Normalfall, eine bestimmte Person aufgefordert hat, dann muss er auch eben Folge leisten. Die anderen Situationen, die Geschwister, sind eine Sunna und deswegen auch beim Dschihad fi sabilillah gibt es Pflicht, manchmal die Pflicht und manchmal ist es eine Sunna. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns immer auf den richtigen Weg leitet. Denn er ist derjenige, der dazu die Macht hat und er ist derjenige, der dazu den Volk verleiht. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.